Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Connencasts. Heute mit dem Thema Ai-Haibara im Zentrum. Vorher werden wir euch allerdings noch einige News vorstellen, denn wir haben ein neues Konzept. Wir sind ja jetzt ziemlich lange nicht auf Sendung gewesen und haben uns in dieser Zeit überlegt, wie wir den Connencast für euch noch spannender und interessanter gestalten können und sind dann zu der Lösung gekommen, dass wir euch erst ein paar aktuelle News vorstellen werden. Und dann werden wir uns einem speziellen Thema widmen, das wir dann ausführlicher diskutieren werden. Dieses Mal ist das Ai-Haibara. Ja, mit dabei ist heute der Christian. Hallo. Dann Sarah. Und dann mit dabei ist auch heute die Moni. Hallo. So, und dann kommen wir natürlich auch gleich zum Anfang der heutigen News-Section und dann geht's direkt gleich los mit dem 13. Kinofilm, der ja für Deutschland angekündigt wurde. Der 28. Mai 2010 ist der Stichtag, an dem die DVD ja, hier bei uns in Deutschland erscheinen wird. KC oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, habt ihr da eine Idee? Haben wir irgendwie mit Anime Virtuell oder so fusioniert und die haben sich dann gedacht, sie veröffentlichen mal den 13. Kinofilm hier in Deutschland unter dem Namen Der Nachtschwarze Jäger. Hört sich immer noch doof an. Klingt spannend, muss ich Wie war noch sagen. die Übersetzung aus dem Japanischen? Der rabenschwarze Verfolger. Genau. Das Ding klang irgendwie besser, aber ich glaube, die wollten wieder irgendwas Spektakuläres rausreißen und haben dann einfach mal umbenannt in den Nachtschwarzen Jäger. Auch wenn das irgendwie. Scheiße klingt. Ja, ziemlich blöd. Aber immerhin kommt der Film überhaupt bei uns raus. Das ist auch schon mal ein großes Lob. Hat den schon jemand gesehen? Ich hab ihn gesehen. Ich auch. Ich nicht. Ich auch nicht, aber wollte ich auch nicht, weil ich mir bisher auch, wie ihr in den vergangenen Casts schon hören konntet, noch keinen einzigen Film angesehen habe. Aber den werde ich mir direkt am Stichtag kaufen und dann auch ansehen. Wow. Das muss ich jetzt mal sagen. Applaus. Okay, nicht direkt am Stichtag, sondern am 28. Mai kommt er raus und am 29. Mai, da werde ich den mir kaufen. Das ist ja Japan-Tag in Düsseldorf. Da kaufe ich mir den dann. Und dann, wenn ich mit dem Zug und so zurückfahre, hier in schönen Norden, dann Und ich kann nicht sehe ich mir hin. den an. Das ist jetzt auch wieder off topic. Ja, dann machen wir direkt weiter mit den Episoden, die diese Woche neu erschienen sind oder noch erscheinen werden. Das war zum einen Episode 567. Ja, genau, Shiratori und die erste große Liebe meint er getroffen zu haben. Er hat ja immer gedacht, dass ich muss jetzt spoilern, wenn ich den Inhalt erzählen soll. Spoiler. Dann, meint er auf seine erste große Liebe zu treffen im Kino. Er dachte, das wäre Miwako Sato immer gewesen, die Jugendfreundin aus seiner, nicht die Jugendfreundin, sondern das Mädchen aus seiner Kindheit, was er liebte. Das war jetzt aber, was? Das ist jetzt aber. Ich wollte noch auf unseren Spoilercast von Band 67 verweisen, wo wir über den Manga geredet haben, wo das vorkommt. Hätten wir aber verweisen können. Es scheint auf jeden Fall auf seine Liebe zu treffen und dann. Die Auflösung gibt es dann in Episode 569, die dann nächste Woche erscheinen wird. Am 20. März ist das dann. Wollten wir gar nicht wissen. Ja, dann gibt es natürlich noch das Kapitel 727, das diese Woche am Mittwoch in Japan erschienen ist. Auflösung des letzten Falls um diesen White Day. Fand ich nicht besonders spektakulär, außer dass da wieder irgendwelche Liebesromanzen in den Mittelpunkt rückten am Ende noch. Und dann Eri und Kogoro sich versöhnen und Miwako Sato und Wataru Das wollten wir gar Takagi. nicht wissen. Ja, eben diese ganzen Standardpaare. Es fehlt aber allerdings Heiji und Kazuha. Da. Ja, genau. Sage es ganz traurig. Da könnte man eventuell erwarten, dass sie in Kapitel 728 irgendwas Spannendes reinhauen. Ich warte jetzt die ganze Zeit schon gespannt darauf, dass sie es hier irgendwie mal im Internet hochladen. Aber das ist irgendwie nicht so. Die haben da wieder irgendwelche Probleme oder so. Die Spoiler kommen eigentlich immer ein bisschen vorzeitig raus, aber naja, daneben nicht. Wir können hoffen, dass es um so einen Fall geht, aber Organisation und so wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir wieder so ein Detective Boys-Fall. Okay, genau, und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem großen Thema, würde ich mal sagen. Wollt noch jemand irgendwas zu den Informationen und News dieser Woche anmerken? Gibt es da irgendwas, was unbedingt noch Erwähnung finden sollte? Nö, dann ist ja auch gut. Dann haben wir wohl alle aktuellen News und Informationen soweit besprochen. Dann kommen wir zu unserem großen Thema heute. Das ist Al-Haibara. Wir widmen uns, wie im zweiten Cast vor einiger Zeit angekündigt, dem großen Thema des neuen Charakters. Der ist eigentlich seit Band 17, 18. Wann war das? Helf mir mal. 16? Was ist 16? Jetzt haben wir so ein großes Thema und Schon dann. ziemlich früh vorher. Jetzt haben wir hier so ein großes Thema und dann wissen wir noch nicht mehr, wann die. Da würde ich jetzt auch mal sagen, da wo, auf jeden Fall der Band, wo sie auch hinten auf dem Rücken drauf war und mit dem Schlüsselloch winkte und am Computer saß. Ne, winken hat sie ja gar nicht. Egal. Ja, Al-Haibara ist auf jeden Fall eine ziemlich spannende Person in der Serie, das muss man schon mal sagen. Sie hat ja die Handlung maßgeblich eigentlich verändert und stimmt sie auch immer noch teilweise mit, wenn es um die Organisation des FBI und die CIA geht. Band 18, Band oder? 18. Kann das sein? Okay, dann taucht sie jetzt erstmal in Band 18 auf und das letzte Mal in Band 65. Mich? Keine Ahnung. Okay, das interessiert es ja auch keinen. Ja, Al-Haibara war auf jeden Fall eine Person, die die Handlung ziemlich entscheidend mitbestimmt hat. Ich erinnere mich an Episode 345, an Mann 42, was ja das gleiche ist. Und auch an den Fall in diesem Haus mit Pisco und wo sie sich in ihr ursprüngliches Ich verwandelt hat. Ja, dann würde ich sagen, rollen wir die Handlung einfach mal von hinten auf. Und nee, nicht von hinten, sondern eigentlich auch von vorne. Das ist ja der direkte Anfang, wo sie auftauchte. Ihr erster Auftritt war ja ziemlich spektakulär gleich, mit dem, wo sie auf einmal vor Professor Agathas Haustür lag und dann vom Professor gefunden und mit einer neuen Identität in die Schule eingeschleust wurde. Ihre Vergangenheit in der Organisation, die wurde ja auch schon vorher ziemlich hat sich der Herr Zeichner, Gosho Aoyama oder wie man auch immer ihn aussprechen mag, tut mir leid, wir sind hier Fans von einer Person, dessen Namen wir nicht aussprechen können. Okay, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir räumen die Szene mal von Anfang an auf. Und ja, sie wurde eigentlich ziemlich in die Handlung reingeworfen, wie bereits gesagt. Und tauchte auf einmal als Erfinderin des Apoptoxin 4869 oder 4869 ganz plötzlich in der Serie auf. Wurde Mitglied bei den Detective Boys, als sie direkt das erste Mal in die Schule kam, in der Klasse 1B der Tatan Grundschule, falls ihr es alle noch so genau wissen wollt. Ja, sie wurde in die Serie integriert und wusste dann gleich, dass Conan in Wahrheit Shinichi ist und hat ihn erstmal mit Shinichi angesprochen, was diesen natürlich ganz schön verwirrt hat. Sie wurde in die Serie integriert und haben wir direkt im Forum bei uns unter detektivconan-forum.com einmal eine Umfrage gestartet, die lautet: Wie fandest du es, dass Al-Haibara als Erfinderin des Apoptoxin 4869 plötzlich in die Serie integriert wurde? Und da haben wir sehr viele Antworten gehalten. Vielen Dank. Erhalten. Vielen Dank dafür. Ich lese es einfach mal stichprobenartig vor. Und zwar war die Meinung von DC Kaito 1412 oder wie auch immer man den Namen ausspricht. Es tut mir leid, den Namen habe ich heute nicht so. Also seine Meinung zu dem Thema ist die folgende. Meiner Meinung nach war es eine sehr gute Idee von Gosho Aoyama oder wie auch immer man ihn ausspricht, Denn so ist Conan ganz nah am Wendepunkt seines Kinderdaseins. Wer hat ihm das angetan? Jin, der ihm das Gift einflößte. Nein, er ist mit der Entwicklerin des Gifts in Kontakt, die zugleich die ultimative Lösung für ihn darstellt, um ihn aus diesem Zustand zu befreien, in dem sie ebenfalls ist. Doch leider ist ihr dies nicht möglich, ein dauerhaftes Gegenmittel zu kreieren. Somit bleibt die Spannung erhalten und bietet viele Grundlagen für eine Neuentwicklung, zum Beispiel eine intensive Freundschaft, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, dem kann ich eigentlich vollkommen zustimmen. Conan ist jetzt ja an der Quelle des ganzen Übels dran, kann aber trotzdem nicht an die, hat aber trotzdem eigentlich gar keine Lösung und sitzt genau wie vorher auf dem Eis. Und ja, hoffen wir mal. Ja. Und Neuentwicklungen sind natürlich auch immer noch möglich. Man hat ja gesehen, was da in Episode 345 und so alles gekommen ist. Aber darauf gehen wir dann später nochmal ein. Die anderen Meinungen in diesem Thema greifen eigentlich nochmal das auf, was DC Kaito 1412 geschrieben hat. Ja, direkt dann geht es ja weiter nach Ai-Haibara. Ja, genau. Ai-Haibara. In die Serie integriert wurde. Da gab es ja gleich schon ein Zusammentreffen mit Jin, er und Pisco und Wodka und Wermut. So, jetzt haben wir sie alle aufgezählt, ohne Komma, aber in einem Hotel, wo Pisco einen Politiker umbringen sollte und Conan und Ai wollten das verhindern. Dabei wurde dann Ai von Pisco allerdings in einem Weinkeller eingesperrt, weil er herausgefunden hat, dass es sich bei ihr höchstwahrscheinlich um Shio Miyano oder wie auch immer Sherry handelt, ist ja alles Codename und so, die ja in der Organisation aktiv war. Und das hat er herausgefunden, obwohl sie eigentlich eine Brille auf hatte, die Conan ihr geliehen hat. Ziemlich beachtlich eigentlich, das wollte man mal. Ja, und dann wurde sie halt von Conan kontaktiert und ist halt durch den Schornstein geflüchtet, indem sie einen Schnaps aus diesem Weinkeller getrunken hat, einen Paikaru, einen chinesischen Knollwurzelschnaps, den eigentlich alle von uns kennen sollten, aus Band 10, Band 10, nein, nicht getrunken, sondern kennen. Wo Conan dann wieder groß wurde zu Shinichi, das ist, glaube ich, der Bei gleiche. Paikaru, den wir alle kennen, aber nicht getrunken haben. Ja, genau, so war das. Wir lenken hier ziemlich vom Thema ab. Ja, sie trank auf jeden Fall den Schnaps und wurde dadurch wieder groß und ist dann durch den Schornstein geflüchtet, wo sie dann allerdings auf Gin und Wodka trifft, die das bemerkt haben, dass sie da war. Warum auch immer, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Habt ihr eine Ahnung? Nee. Auf jeden Fall sind sie da und Gin schießt sie an und will wissen, wie sie denn überhaupt aus der Organisation geflüchtet ist. Was sie natürlich nicht sagt, wäre ja schön blöd und hätte ja auch die ganze Zukunft verspielt. Das konnte unser Zeichner, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, nicht zu veranlassen. Und auf jeden Fall schießt er sie an und wird dann allerdings von Conan mit einem Betäubungspfeil angeschossen, den sich Jin wiederum selbst aus dem Arm schießt, mit seiner Pistole, hat jetzt eine dicke Narbe. Und die Situation eskaliert, Jin bricht zu Boden und Wodka übernimmt die Situation, kann es allerdings nicht schaffen, dass Jin, das Ei wieder zurück in den, durch den Schornstein nach unten flüchtet, in den Weinkeller, wo sie dann auf Pisco trifft, der jetzt in den Weinkeller gegangen ist und sich wundert, warum der Ei gar nicht mehr da ist. Er will sie töten, wird dann aber von Conan da aufgehalten, der die beiden in Sicherheit bringt und Pisco wird dann wenig später von Jin ermordet. Ja, soweit dann die Handlung im Hotel. Das war es auch schon das Ende. Die Organisation weiß auf jeden Fall, dass Ai noch am Leben ist, wissen aber nicht, dass sie jetzt geschrumpft ist und sind weiterhin auf der Suche nach dem ehemaligen Organisationsmitglied, das auf irgendeine mysteriöse Art und Weise entkommen ist. So, und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten spannenden Zusammentreffen der Organisation und Ai. Das ist Episode 345 und da wird uns Moni jetzt etwas Genaueres drüber erzählen. Ja, also die Episode 345 ist ja eine Special-Episode, die dauert fast 2 Stunden lang. Und da geht es zwar nicht nur um Eis, sondern auch um Kogoro, der auf eine Kostümparty geht und was weiß ich, das könnt ihr alles im Wiki nachlesen, wenn ihr euch interessiert, oder einfach angucken. DetectiveCorner-Wiki.com, das ist die Adresse für alle, die es noch nicht wissen. Genau. Und dann kommt halt Conan, während er bei Professor Agasa ist, plötzlich mit einem Brief an, den eben auch Kokoro gekriegt hat. Eben für eine Morddrohung auf dieser Kostümparty. Und der ist zwar an Shinichiro dort adressiert, aber im Brief steht lieber Conan Edogawa. Und hinten drauf steht Wehrmouth oder Wehrmut oder Belmotto. Dann zeigt sich eben erstmal, dass Ai sie kennt, weil sie total, ja, verängstigt und so reagiert. Und eben, sie ist halt natürlich ein Organisationsmitglied. Was ich mir jetzt gerade frage, im deutschen Anime, im deutschen Manga war es ja irgendwie so, dass da Wehrmut auch, also Wehrmaus, früher auch immer wirklich Wehrmut geschrieben wurde, also die deutsche Version. Und dann war hinten auf diesem Brief irgendwie so ein Wortspiel drauf. Ai hat gar nicht erst erkannt, dass es, glaube ich, wirklich das Organisationsmitglied war und erst als Conan den Namen übersetzt hat, da ist es ja, irgendwie so. Schon. Ich glaube, die haben dann irgendwie noch, die deutschen Übersetzer hier, EMA, hatten dann, glaube ich, noch einige Probleme mit der Belmotto. Oh nein! So ungefähr ging es dann. Ja, und jetzt vermutet Conan eben, dass Wehrmut auch das Ai in Wirklichkeit Shiho Miyano ist. Und deswegen sind sie dann natürlich alle ein bisschen misstrauisch und verängstigt, ist ja irgendwo klar. Ja, und dann ist da halt halt ein bisschen Gelaber und andere Handlung. Und dann ruft Dr. Araide. Ja, und dann ruft Dr. Araide an, weil Ai krank ist. Dr. Araide. Und, sagt eben, er möchte Ai ins Krankenhaus bringen, für ein paar Tests und so. Ja, und dann wartet Ai halt zu Hause. Naja, kurz mal angemerkt, das ist ja eigentlich, es war ja nicht wirklich Ai, sondern eigentlich Conan. Ja, das sag ich schon noch. Ach so. Deswegen sag ich auch Ai und Dr. Araide. Ja, aber das verwirrt schon ein bisschen, wenn du das, egal. Ja, und dann taucht plötzlich Jody vor ihrer Tür auf und sagt eben, dass der Doktor eine kleine Panne hat und deswegen nicht kommen kann, sondern dass sie eben mitnehmen soll. Und dann erweckt es erstmal den Eindruck natürlich, als würde Jody in Wirklichkeit Wehrmut sein und sie da in einen Hinterhalt führen. Auf jeden Fall, wie sie dann so fahren und fahren, kommt plötzlich Dr. Araide hinter ihnen her im Auto. Und dann wirkt es natürlich alles noch komischer und die fahren in eine total abgelegene Gegend halt mit Ai, die in Wahrheit Conan ist, aber das erfahren wir noch später in der Sendung, Folge, Episode. Und dann kommt Jody eben vorbei und holt Ai ab, weil Dr. Araide angeblich eine Panne hat und deswegen nicht kommen kann. Und während so ins Ortsstück fahren, kommt dann Dr. Araide hinter Jody und Ai her. Eigentlich ist Ai ja Conan und das wird sich im weiteren Verlauf der Handlung noch zeigen. Ja, und dann sind sie eben auf so einem Industriegebiet, wo im Moment nichts los ist. Und dann stellt Jody natürlich Dr. Araide erstmal zur Rede. Weil es ist ja anscheinend noch der Hintergrund, dass Jody Wehrmut ist und Dr. Araide einfach ein netter Typ ist. Aber dann deckt Jody alles auf und sagt eben, dass Dr. Araide eigentlich Wehrmut ist und ihren Vater umgebracht hat und ein bisschen Vergangenheitsgequatsche. Und dann... Tut ja hier eigentlich auch nicht zur Sache, es geht ja hier eigentlich um Ai Haibara. Ich glaube, wir werden auch noch später nochmal in einem Sondercast darauf eingehen oder in einem anderen Cast darauf eingehen, was dann in Episode 345 da so geschieht. Das war ja in 2 Stunden... Unterhaltung pur im Anime, da könnten wir sicherlich eine ganze Themensendung mitfüllen und deswegen werden wir auch mal genauer darauf eingehen. Muss jetzt also noch nicht genau so auf diese ganzen Handlungen eingehen, sondern einfach mal grundsätzlich um Ai, wir haben auch noch Themen danach. Okay, und dann will Wehrmut eben Ai umbringen und dann reißt sich plötzlich Conan die Maske vom Kopf und es wäre die Meisterin der Verkleidungen wird getäuscht. Auf jeden Fall versucht Conan dann mit dem Narkosechronometer sie eben zu betäuben, aber es funktioniert nicht. Sie dreht es einfach um, sodass er auf sich selbst schießt, sozusagen. Ja, und dann ist er auch erstmal außer Gefecht gesetzt. Also erstmal kommt ja Ei. Ja, das war ja genau, weil Ei dann in diesem Moment auftauchte. Sie war ja zu Hause und hat dann... Das, wenn ich mal kurz anmerken darf, sie hat ja das... die Radarbrille gefunden von Connell und das mit dem Detective Boys Anstecker hat sie gewusst, wo er dann ist und ist da ihm gefolgt. Und Connell war dann so verwirrt, dadurch, dass dann auf einmal Ei wirklich auftauchte, weil er ihr extra so Fallen gestellt hat zu Hause, dass sie da bleibt, dass er dann gar nicht darauf geachtet hat, dass dann Wermut ihn mit seinem eigenen Narkosechronometer in den Schlaf versetzt. Und dann, ja, eskaliert die Handlung, wie bereits vorher bei Pisco. Ja, ja. Na okay, mach mal weiter. Auf jeden Fall taucht dann Ei, also die richtige Ei auf. Wegen die sie eben gefunden hat und so, hat sie ihn aufspüren können. Und dann wird Wermut erst richtig sauer und versucht eben auf sie zu schießen und so. Und dann kommt plötzlich Ei ran aus dem Kofferraum gestürzt und deckt sich voll über sie. Und dann hat sie eben voll den Flash von ihrer eigenen Schwester und so. Ja, und es geht dann eigentlich alles einigermaßen glimpflich aus, weil dann noch Shuichi Akai kommt und das Ganze einigermaßen, ja, auflöst und so. Weil er noch die Rückendeckung von Wermut eben umgebracht hat und so. Ja, und auf genauer werden wir dann noch, denke ich, auf einem extra Sondercast für diese Folge, genau. Handlung, Manga, Ding eingehen. Der kommt dann noch, ja, bei Zeiten. Genau. Der kommt dann noch bei Zeiten, da werdet ihr auch genau drüber informiert, wann das dann sein wird. Was ich nochmal anmerken wollte, ist das mit Aihaibaras Schwester. Die ist ja eigentlich auch, stellt einen ziemlich wichtigen Punkt in der Serie dar. Ich will jetzt mal nachher anmerken, nicht, dass ich wieder immer dazwischen funke. Dass die Schwester Akemi Miyano oder Masami Hirota, je nachdem wie man es nennt, das war ja eigentlich auch ihr Deckname, dass die eine ziemlich wichtige Handlung in der Rolle, kleiner Wortdreher hier, Aihaibara, dass sie dann eine ziemlich wichtige Rolle in der Handlung spielte. Und ja, sie war ja direkt in Kapitel 16, glaube ich, dabei, in Band 2, wo sie dann umgebracht wurde von Organisationen und das eigentlich schon der Auslöser war für ja, dass Ei jetzt in die Handlung integriert wurde, dass sie da das wurde schon in Band 2 wurde das schon geplant, dass in Band 18, wo sie jetzt das erste Mal auftauchte, dass sie da auftreten wird. Das ist schon ein ziemlich beachtlicher Schritt, das gab es glaube ich bisher selten. Nee, das war auch mit Episode 345 ist bisher jetzt alles, glaube ich. Da war auch ein großer Einbruch in der Serie, glaube ich. Das gab es bisher, glaube ich, danach auch gar nicht mehr so, dass da irgendwie groß irgendwelche solche ineinander verschweiften Handlungen waren. Das muss man schon mal erwähnen. Ich glaube, jetzt mit den neuesten Ereignissen, da könnte auch wieder sich wieder was entwickeln, aber da müssen erstmal neue Kapitel erscheinen, die wir dann natürlich auch in den News vorher immer ankündigen werden. Die dann auch mit den Handlungen und so der vergangenen Organisations- und FBI-Chapter zusammenpassen und dann auch wieder so ein stimmiges Handlungsbild ergeben. Ja, danach wird sie natürlich von FBI und von die schützen sie eigentlich eher, obwohl man das auch vorher immer dachte, dass sie da irgendwie böse sind mit Akai und Jody. Ja, sie wird von der Organisation verfolgt, vom FBI gedeckt und hätte ein Zeugenschutzprogramm annehmen können, direkt nach dem Zusammentreffen mit Jody. Ich bin ein bisschen von der Rolle von mit Wermut natürlich. So aufgeregt heute hier, toller Cast, endlich mal wieder nach 3 Wochen. Wo war ich jetzt? Dass sie da ein Zeugenschutzprogramm hätte annehmen können, was sie aber nicht tut. Und da haben wir auch wieder einige ziemlich interessante Kommentare bei uns im Forum. So, und zwar haben wir da die Frage gestellt, hätte Aihaibara Jody Starlings Angebot bezüglich des Zeugenschutzprogramms annehmen sollen? Und da hat uns Bilra eine ziemlich kurze, aber ausführliche Meinung geschrieben zu diesem Nein, ganz einfach, weil Colin dann keine gleichaltrige Bezugsperson gehabt hätte. Übrigens will Joshua es bestimmt noch dazu kommen lassen, dass die Organisation um Jin in ihr Schicksal eingreift. Ja, das ist eigentlich eine ziemlich abwegige Meinung, muss ich jetzt mal hier offen tun. Ich glaube, die Handlung um Ai Haibara ist eigentlich so mehr oder weniger jetzt eigentlich abgeschlossen und da wird nichts mehr groß passieren. Aber wenn, es wäre natürlich toll, wenn unser Herr Zeichner, den ich jetzt immer noch nicht beim Namen nennen will, dass er dann nochmal irgendwas um Ai Haibara da reinbringt und das vielleicht ein bisschen so wieder hochbringt, sodass dann auch die ganzen Ai Haibara-Fans mal wieder ein bisschen Anlass zum Diskutieren haben. Genau, dann machen wir jetzt direkt weiter mit den Filmen. Das war ja einmal Film 5 und der Realfilm oder Real Film 2, in dem Ai Haibara in beiden auftauchte und das, was auch eine ziemlich wichtige Handlungsreihe ist. Also jetzt nicht hauptserienmäßig, aber das war schon ziemlich nah am Hauptgeschehen und ausgeklöppelt. So, dann wird uns jetzt Christian, der heute noch gar nicht so viel gesagt hat und sich bisher so zurückgehalten hat, mal was über den fünften Kinofilm erzählen in Japan, wo Ai Haibara auch eine Rolle spielte. Ja, Ai Haibara ist sogar ziemlich wichtig in dem Film, sonst würde man hier nicht den Film 5 beschreiben. Ja, zum Anfang des Films ist der Professor Agasa mit den Detective Boys campen und Genta sieht mitten in der Nacht Ai telefonieren. Sie bestreitet es dann am nächsten Tag, aber Conan hat dann Ai auch nochmal erwischt beim Telefonieren und hat ihr sofort das Telefonkabel rausgezogen, weil er mitgehört hat, mit wem er telefoniert, nämlich mit der toten Schwester Akemi. Mit der toten Schwester Akemi hat sie geredet, geht natürlich nicht. Also sie hat auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Und dann sieht man auch noch schön im Film, dass die Männer in Schwarz da mitgehört haben und das Ganze mitbekommen haben, dass sie da telefoniert mit ihr, weil die schwarze Organisation, die Organisation natürlich auf der Suche nach Ai ist. Ja, das war natürlich schlecht, weil dann hat die Organisation gewusst, dass sie am nächsten Tag in den Twin Towers sein wird. Und sie haben sowieso da eine Mission zu erledigen, also können sie dann noch nebenbei noch Ai umbringen. Ai umbringen. Ja, nebenbei so, ein paar Leute töten. Mache ich immer jeden Tag so. Ich gehe Ja, raus bei der und Organisation ist das ich muss eh, Routine. ich muss eh zur Schule, bringe ich mal meine Lehrer um. Mit Weg solchen damit. Einwänden, Mit mit solchen solchen Kommentaren Einwänden, wäre ich mit solchen vorsichtig. Kommentaren wäre ich Könnte jetzt für vorsichtig. ernst genommen werden. Das hören die eh nicht an, das hören die eh nicht Aber an. das ist natürlich praktisch, wenn sie dann noch was zu erfüllen haben, dass sie dann auch Ei umbringen. Dann haben sie das Problem auch noch außen weg. Und am nächsten Tag in Twin Towers sieht Conan das Auto von den Männern in Schwarz. Und da war natürlich klar, dass die entweder was zu erfüllen haben oder vielleicht sogar wissen, dass sie da sind. Kann ja alles sein. Und danach, Sonoko wirft dann auch die Handlung über den Haufen, indem sie die Frisur von Ai kopiert. Ja, das ist dann ziemlich schlecht dann im späteren Verlauf. Da dann die Twin Towers, der mittlere Teil von den Twin Towers in die Luft gesprengt wird. Und Muss mich jetzt gerade mal als Filmlaie hier mal einbringen, dass ich ja. Sonoko sieht denn ja so aus wie Ai in Groß, oder wie soll ich das verstehen? Wie Ja. acht Jahre. Ja. Ach so. Ja, aber die Verwechslung, das ist wahrscheinlich das, was dann nachher so wichtig wird. Ja, Ja. das fällt mir jetzt irgendwie gerade mal so auf. Ich kenne die Filme ja nicht und wollte das für alle Du hast mich sagen. fast umgebracht, ja. Ich wollte das mal jetzt so sagen für alle, die auch die Filme auch nicht gesehen haben. Das ist dann. Mach ruhig weiter. Ja, sie hat eben die Frisur angenommen und im späteren Verlauf hat es dramatische Folgen. Denn dann wird der mittlere Teil von einem der Twin Towers in die Luft gesprengt, da wo eben gerade eine Veranstaltung ist. Und im Aufzug, ja, wer steht da? Im Panoramaaufzug Sonokor und auf dem Dach des Towers gegenüber Jin mit einem Scharfschützengewehr. Also, das ist eine heikle Angelegenheit. Und Conan rettet Sonoko im letzten Moment mit einem schlauen Spruch. Wer weiß ihn? Sonoko, man sieht dein Höschen genau. genau, und Jin zielt dann im Panoramaaufzug auf Sonocor und möchte sie erschießen, weil er sie für Ei hält. Und dann Conan sieht eben den Laserpunkt auf Sonocors Kopf und sagt dann im letzten Moment: Sonocor, man sieht dein Höschen. Und das hat Sonocor eben dann so schockiert und hat sich so gewundert auf jeden Fall. Und Jin hat dann eben bemerkt, dass es sie nicht sein kann. Aber sein Schuss ging dann eben auf einen Knopf im Aufzug und ja, dann ist der Aufzug hängen geblieben. Knopf im Aufzug, naja. Ich dachte, er fällt jetzt wieder nach oben oder so, das wäre ja auch noch. Ja, aber so ist es eben halt. Und ja, und die Organisation gibt natürlich nicht so einfach auf, Ei zu töten. Weil die letzte Möglichkeit wäre geblieben, dass sie in Twin Tower oben noch gewesen wäre. Das sind dann die letzten Szenen im Film, dass dann die Detective Boys und ein Mörder, den Conan zuvor betäubt hat, ja. Ein lebloser Mörder, die waren dann eben noch oben in den Twin Towers und ja, alle Rettungsversuche, also da waren noch Bomben in den Twin Towers oben und sie wären dann quasi noch in die Luft gegangen am Ende, wenn Conan nicht die Idee gehabt hätte, mit einem Auto mit der Explosion in den anderen Twin Tower in den Pool zu fliegen. Ja, ganz spontan so eine Idee, dass man also mit dem Auto in den Pool fliegt und ja, man springt so aus Türmen und so mit Autos im Pool. Und ja, das war dann eben die... Das war eben die letzte Rettung dann und ja, und dann hat Wodka einen Anruf bekommen und quasi beschrieben bekommen, wer alles in dem Auto saß. Und ja, da saßen nur Kinder und ein alter Mann drin. Und somit war der Organisation klar, ja, Ei ist nicht erschienen an dem Tag. Und scheint Wind davon zu bekommen haben, dass die Organisation da auftauchen wird. Und somit ist der Mordversuch fehlgeschlagen und Alles ist noch mal gut gelaufen. Aber geht natürlich weiter mit den Mordversuchen der Organisation. Die geben nie auf. Ich habe jetzt auch gerade mal im Wiki nachgeguckt. Hier steht, der fünfte Film ist in Japan am 21. April 2001 rausgekommen. Das war ja eigentlich auch ziemlich da, wo das mit Ai Haibara und so noch ziemlich im Mittelpunkt der Handlung stand. Also da... Wenn die heute so einen Film bringen würden, dann würde sich jeder wundern, warum denn jetzt hier Ai da so von der Organisation noch verfolgt wird. Das ist ja eigentlich auch kaum noch. Deswegen, ja, mussten sie den Film eigentlich mehr oder weniger damals bringen und dann auch die Handlung da drin aufgreifen. Ja, das wollte ich nur kurz anmerken. Ich denke mal, dann machen wir jetzt weiter mit dem Realfilm oder Realfilm. Keine Ahnung, wie man das sagt oder... Ja, im zweiten, da hat sie auf jeden Fall einen ziemlich spektakulären Auftritt, denke ich mal. Und da wird uns jetzt Moni etwas drüber erzählen. Ja, also im zweiten Realfilm geht's eben um Ai und Conan. Und es ist der Miss Japanese Wahl, Miss Japan Wahl oder irgendwie sowas. Ja, und da laufen natürlich total viele Leute rum und dann geschieht auch noch ein Mord. Und dann ist es klar, dass was im Fernsehen landet und dann hat Ai, beziehungsweise Shiho, weil sie ist ja wieder groß, natürlich das Pech, dass sie jetzt genau vor der Linse landet und dann entdeckt Jin sie im Fernsehen. Ja, und dann könnt ihr euch ja denken, dass die Organisation dazukommt. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut euch den an, weil ich finde den wirklich spannend und ich will euch da jetzt nicht zu viel vorspoilern. Genau. Ich will nichts mehr vorspoilern, weil ich ja so viel weiß. Ja, dann kommt wieder ein Spoilercast irgendwann mal vielleicht, wenn wir dann nochmal Zeit dazu haben. Ja, da werden wir vielleicht auch nochmal genauer darauf eingehen. Und dann gibt es natürlich jetzt noch ein ziemlich spannendes Thema, das ist dann die Beziehung von Ai und Conan zueinander. Das ist ja auch wieder so ein heikles Thema, wo man sich immer wieder fragt und was bei uns im Forum auch immer noch sehr heiß diskutiert wird, ob die beiden sich denn nun lieben. Bei uns im Wiki steht ja. Ich weiß auch nicht warum, da hat irgendwelche unbestätigten Fakten reingehauen. Das sollte man am Ende gleich mal ändern. Das geht ja gar nicht. Hier als Administrator muss ich jetzt mal hier ein Machtwort sprechen. Ihr könnt ja nicht einfach irgendwelche Daten reinhauen. Ja, ob die ja nun sich lieben oder nicht, da könnten wir jetzt auch hier ewig drüber diskutieren. Auch die ganzen Dinge, die ganzen Beiträge im Forum da vorlesen und so. Ich glaube nicht, dass sie sich das Conan Ei liebt, aber das Ei vielleicht Gefühle für Conan empfindet. Das ist. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorspoilern, aber im letzten Fall, da wo die Spoiler, da wo die gemeinsam in der heißen Quelle waren, da ist Colin ja in die Mädchenumkleide gestürmt, oder Frauenumkleide, weil dann ein Mord geschehen ist. Und dann hat er vielleicht, was wir immer noch nicht wissen, oder wahrscheinlich auch nie wissen werden, Ayumi und Ai so gesehen, wie sie von Gott erschaffen wurden. Ja, ich will jetzt hier nicht so. Das hören sich auch kleine Kinder an. Ja, dann hat Ai aber einen Rachezug geplant und er konnte irgendwie so einen Pfeffer oder sowas in so ein Tuch gebacken. Dann hat er sich seinen Allerwertesten damit abgerieben und dann hat das ziemlich gezwickt und dann wollte er, dass Agatha da mal nachguckt, was denn da los ist, und genau in diesem Moment ist dann Ai da reingestürmt und hat dann gesagt: Hahaha, wie lustig, was du gesehen hast, das sehen wir bei dir auch schon lange. Ja, da könnte, ich weiß nicht, ob das irgendwie da so ein bisschen mit Liebe zu tun hat. Nein, bei mir glaube ich da nicht so fest dran, aber vielleicht könnte sich ja im Laufe der Handlung noch was entwickeln. Wenn da nochmal 700 Kapitel folgen werden, dann, wo sie nicht groß sind, beide nicht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da sich noch irgendwas entwickeln wird. Aber so aktuell nicht. Was meint ihr denn dazu? Also ich denke, also in SchülerVZ haben wir heiß diskutiert, teilweise mit seitenlangen Beiträgen, warum oder warum nicht die zwei sich jetzt lieben oder nicht lieben. Ja, auf jeden Fall, da kamen so verrückte Gründe, warum und warum nicht, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Aber ich glaube auch, dass wenn sie sich irgendwann mal verlieben, dann wird es, denke ich, erst passieren, wenn Conan bzw. Shinichi aus irgendeinem Grund überran hinweg ist oder andersherum oder sonstiges. Und wenn die halt noch ein bisschen was zusammen als klein, also wenn sie halt noch klein sind und noch ein bisschen mehr durch. So, ich glaube auch noch nicht, dass Conan sie jetzt schon liebt. Zumindest ist er sich das noch nicht bewusst, wenn, denke ich. Und deswegen müssten da wirklich noch ein paar Kapitel folgen, in dem sie was zusammen durchmachen und was erleben und. Indem sie was zusammen durchmachen. Ja. Okay. Schneiden wir die doppeldeutigen Sachen einfach raus und dann haben wir das am Ende. Ja, gut, vielleicht, dass sie was zusammen machen und so. Nicht, dass sie zusammen fummeln. Zusammen fummeln. Ey, hören kleine Kinder Das zu. schneiden wir auch raus. Das schneiden wir auch raus. Oder meinst du Christian? Ja, weil dann tut sie mir leid. Ich Die wollte hören gerade ja eh sagen, der nicht hat mich zu. gar nicht beschwert. Was macht denn der? Okay, ich würde sagen, Nee. damit kommen wir jetzt auch erstmal zum Ende des heutigen Podcasts und dann hören wir uns gleich nochmal in den Outtakes, wo wir dann laut der neuen Reform, die wir jetzt hier eingeführt haben, noch ein bisschen über uns selbst, über Gott und die Welt reden, über was wir letzte Woche gemacht haben. Und ja, dann beende ich jetzt erstmal diesen Podcast und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach, jetzt meldest du dich wieder. Ja, hab ich auch gar gedacht. Ja, eigentlich schon tot geglaubt. Wahrscheinlich war das nur eine Aufnahme und wenn er dann Tschüss sagen muss, nur auf so einen Knopf und dann. Ich bin schon richtig da. Ja, cool. Ich habe zugehört, aber ich bin immer stumm geschalten und habe mich ein bisschen mit nebenbei noch beschäftigt. So, jetzt noch Warte mal off-topic am kurz, Ende, Moment. oder? Okay, dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier im Off-Topic, also am Ende des heutigen Podcasts und hört man schon, die einen husten, die anderen. Hier sind keine qualitativ hochwertigen Aufnahmen mehr. Wir reden jetzt einfach ein bisschen über so, was wir die letzte Woche gemacht haben. Ja, was habt ihr denn so letzte Woche gemacht? Genau. Ja, ich hab mir erstmal. Ja, ich war schon die ganze Zeit hier übrigens auf das neue Kapitel 728, was immer noch nicht kommt. Das hätte ich gerne noch in den Cast reingebracht, jetzt geht's aber nicht. Egal, scheiß drauf. Egal, meine ich. Kleine Kinder, ja. Ja. Ja, ach, lass die kleinen Kinder mal. Die hören eh nicht zu. So. Ja, ich habe in der letzten Woche, falls es hier jemand interessieren sollte, habe ich mein Zimmer neu gestaltet. Ich habe. Neu gelayoutet. Ja, genau. Immer schön getwittert, was ich dann da gemacht habe. Dann habe ich. Ja, ich habe erstmal meine grüne Tapete durch eine graue ersetzt. Und jetzt sind die Gardinen weg. Meine schönen grünen Gardinen, die jetzt hier nicht mehr zupassen. Und jetzt halt das Ganze hier. Alles, was ich sage, das halt im Raum so dermaßen, dass ich eigentlich den Conncast gar nicht aufnehmen kann. Und ich bin auch noch verschnupft. Und ich entschuldige mich hiermit jetzt nochmal nachträglich für diese bedauerlich schlechte Qualität meiner Stimme und meines Tons. Aber ich habe ein Headset, das ist jetzt hier im dritten Cast neu. Und ich hoffe, das gleicht das wieder so ein bisschen aus. Nächste Woche bin ich dann hoffentlich wieder mit. Hoffen wir auch. Ja, was habt ihr in die Woche so gemacht? Das war ja in den letzten 3 Wochen, das ist ja jetzt schon hier. Wie lange ist das her? Ich glaube 3 Wochen, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben und. Ja. Ja, ich Ich gehe hab. Moni auf die Nerven. Ja, er geht mir auf die Nerven, indem er immer Follow X-Day twittert. Aber ich schlag zurück, weil ich twitter jetzt die ganze Zeit, was ich mache, was ich tanze, wie ich tanze. Zum Beispiel war ich gestern. Ist mir noch gar nicht Ja, aufgefallen. gut, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann hat sie jetzt wahrscheinlich gerade eben im Cast Nein, ich angefangen, während ich spoil so das schon lange jetzt ein paar geredet habe Tage, oder so. weil ich nämlich gestern auf einem coolen Workshop war mit einem Profi-Coach aus LA. David Moore, vielleicht kennt ihn jemand aus You Nein. Got Nope. Served oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall, der hat schon Choreografien für Tanzfilme gemacht und der unterrichtet im tollsten, besten Tanzstudio der Welt, im LA Dance Center oder wie das heißt. Und auf jeden Fall, das war richtig toll. Und dann hatte ich am Donnerstag normales Tanztraining und heute Sondertraining. Also ich tanze ziemlich viel. Ja. Und der Salsa-Kurs. Also ich tanze noch mehr. Bei heute soll man vielleicht mal anmerken, dass wir jetzt hier am Samstag aufnehmen, also einen Tag vor der wirklichen Veröffentlichung. Morgen. Morgen ist dann ja die Veröffentlichung, also wenn ihr es so nehmt, heute, wenn ihr es jetzt hier hört, Sonntag. Wir nehmen am Samstag davor auf, also einen Tag Unterschied, deswegen heute. Wollte ich nur mal sagen, falls das jetzt irgendwie morgen um 12 Uhr veröffentlicht wird, dann kommt ja irgendwie ein bisschen blöd, wenn du dann sagst, ich war heute schon tanzen und so, aber. Ich weiß ja nicht, wie schnell Christian mit dem Schneiden ist. Das ist. Ja, also Hoffe 12 immer, Uhr dass ist der morgen sieht. unwahrscheinlich bei der Uhrzeit, wo ich normalerweise aufstehe. Weiß ich doch nicht. Das kann ja auch sein, dass es irgendwie. Wollte Wollte nur mal anmerken. Egal. Schneiden wir raus. Ach nee, es sind ja die. Genau. Sind jetzt das Off-Topic hier am Ende. Hier wird nichts rausgeschnitten. Genau. Immer meine ganzen Huster und so. So. Ja. Sarah, Christian, letzte Woche. Ja, ich da war letzte Woche, lass mich kurz überlegen, arbeiten. Ja, und da ist natürlich meine Zeit leicht eingeschränkt. Und ja, das ist scheiße. Aber ich habe es mir natürlich nicht entgehen lassen, mir doch noch ein paar Manga-Bänder von Detektiv Conan zu kaufen. Und werde ich mal irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, mir die durchlesen. Aber das ist natürlich nicht die höchste Priorität, sondern wenn man am Dienstag noch Prüfung von der Fahrschule hat, dann hat man auch noch andere Gedanken. Sarah? Ich war in der Cool. Schule. Yay! Und ja. Und wir haben Lernstandserhebung geschrieben. Ich weiß nicht, ob Nice. das jemand kennt. Was? Lern Nice. was? Lernstandserhebung, Lernleistung? Vera 8. Solche. Oh, das schreiben aber irgendwie nur die Ach, irgendwie Vera, das schreibt mein Bruder unteren auch gerade Jahrgangsstufen irgendwie. bei Der uns. ist. Unteren Mein Bruder ist auch in der Ja, 8. bei Klasse und uns da auch. machen die Das ist auch so total einen komisch. Ich hab's nicht Vera-Test. gemacht. Auch irgendwie Ja, am letzte ich Woche. hab's. Egal, auf jeden Fall habe ich die zweitbeste in Mathe. Und da ich normalerweise in Mathe so total Niete bin, frage ich mich, wie ich Glück. das geschafft habe. Conan hat dir geholfen. Ja. Ja. Und sonst war ich nur im Kino. War es Alles schön? Wunderlang. Ja, Nun, cool. Im Kino. ja, es war toll. Alice im Wunderland, da wurde mir auch schon ganz viel zugetwittert, dass ich da, dass der irgendwie total kacke sein soll oder so. Finde ich Aber toll. naja. Ist der gut, der Film? Ja. Ja, das hat sich doch erübrigt mit deiner Antwort aus Twitter. Wie? Dass du gesagt Ja, hast. die schreiben da ja alle irgendwie, ich gehe jetzt ja mal hier den Film angucken und ja, in 2 Stunden ist es soweit, in 1 Stunde ist es soweit, in 30 Minuten ist es soweit, aber wie der da am Ende Ach, dann, war, habt das ihr sagt dann gemerkt, dass natürlich wir hier alle keiner, über da will Twitter man auch reden? schön Vielleicht will hingehen uns hier oder jemand so in adden? etwa. Ja, ich weiß nicht, Ja, wollen wir einfach genau. Links posten zu Vor allem, unseren wenn man hier Accounts? vorne den Ja. Ich weiß nicht, Ja. wo du. Ja, gut, also Vor das allem wäre erstmal erstmal. den Conan News Channel. Wir nennen uns Conan und dann groß Das ist dann News. allgemein so Also nur dieses das N groß, also das U's Conan-News-Zeug nicht. und auch Conan-Cast. Und dann haben wir noch private Channel, vielleicht verlinken wir die einfach. Da kann man gleich mal sagen, wir planen ja noch so eine Conan-Cast-Seite in unserem News-Bereich, also in unserem Newsblog, detektivconan-news.com, wo ihr den Cast wahrscheinlich auch anhören werdet. Wir veröffentlichen, glaube ich, nirgendwo anders, deswegen. Da planen wir auch noch so eine Unterseite zum Conan-Cast, da könnten wir dann mal alle mit hier Moderatoren auflisten und dann auch die ganzen, wie wir zu erreichen sind im Forum, im Wiki, im Newsblog jetzt nicht, aber über Twitter und Facebook und Schülerfreizeit. YouTube und was ich was. Schülerfreizeit. Das könnten wir ja, da kann jeder reinschreiben, was er will. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen nochmal. Ich will mich jetzt hier für nicht zwingen. Vielleicht werde ich auch wieder krank, wie letzte Woche. Und schaffe das dann zeitlich nicht. Ja. Versuche gerade mein Bild zu retten. Welches Bild? Ich eben gemalt habe. Mein tolles abstraktes Bild. Und da ist gerade der Oh Kleber nein! runtergelaufen. Nein! Gut, ja. Ich glaube, wir sind jetzt durch Wollen mit Off-Topic. wir jetzt Ende Ich würde machen, sagen, dann oder? sagen wir jetzt noch einmal Tschüss. Ich würde Ja, sagen, dann sagen dann. wir. Ja, genau, dann für all die, die jetzt sich hier unser Gelaber angehört haben, was wir letzte Woche so gemacht haben und wie wir hier noch rumhusten und niesen und was für unsere. Wo wir hier unsere Probleme nochmal an euch Zuhörer loswerden wollten. Exklusiv und live. Mit welchem Toilettenpapier wir uns säubern. Ja, dann würde ich sagen. Und für die, wo uns ganz treu sind, können wir auch nochmal sagen, weil wir das, glaube ich, diesmal vergessen haben. Schreibt Kommentare, wenn ihr wollt. Wir freuen uns Genau, immer. so war das. Es hört jetzt zwar niemand mehr, weil wir jetzt hier im Off-Topic sind, aber Wenn jemand Genau. zuhört, schreibt Ich glaube, die Kommentare. ganzen. Ich glaube, es gibt auch einige Leute, die hören sich den Conncast nur an, um sich hier das Off-Topic reinzuziehen am Das ist echt so. Ende. Ja. Das sind alles. Das, wie heißt es? Diese Typen, wo einem Ja, echt. Stalker. Ja. Meine ganzen Stalker. Nachbarn und die ganzen 5000 Leute aus meinem kleinen Dorf hier, die hören sich erstmal den Cast hier an und wissen dann alles über mich und begrüßen mich dann immer, wenn ich auf die Straße gehe. Hey, ich kenne dich doch. Du bist der hier dieses Toilettenpapier benutzt und. Schon crazy. Ja, gut, ich glaube, dann sagen wir wieder Ja, ich Tschüss. würde mal sagen. An euch, ich glaube, ihr findet uns jetzt Ja, und komisch jetzt gerade. kommen dann übrigens noch die Ja. Outtakes, ne? Also Ja, bleibt dran. genau, gleich im Anschluss. Und wir freuen uns natürlich auch auf Rückmeldung und Kritik und Kommentare und Anregungen und Punkt. Verbesserungsvorschläge Punkt. und zu dem neuen Aufbau des Coincast. Wir haben jetzt ja ziemlich neues, wir haben ziemlich lange daran gewerkelt, wie wir jetzt hier noch interessanter und spannender sein können und hoffen natürlich, dass wir da positive Rückmeldungen bekommen, auch mit dem News-Teil vor allem am Anfang, der jetzt ja ziemlich neu ist und den wir jede Woche updaten müssen und weswegen wir jetzt auch immer genau einen Tag vorher aufnehmen, damit wir die aktuellsten News dort reinkriegen. Und was jetzt natürlich wieder nicht klappt, weil ich mein Kapitel 728, das will einfach nicht veröffentlicht werden, egal wie oft ich das die Seite hier update. Ich sehe dich ja die ganze Zeit nur auf der Ja. Aktualisieren-Knopf drücken. Ja, ich hab da von Anfang an, ich glaube, ich hätte gar nicht gucken müssen die ganze Zeit, das ist irgendwie. Auf jeden Fall soll das mit dem Lauf der Zeit noch erscheinen, da werdet ihr auch einen Newsbeitrag da noch lesen. Entweder vorher oder nach Veröffentlichung des Casts. Und ja, dann freuen wir uns auf Rückmeldung und nächste Woche geht es dann noch weiter. Das Thema Wissen wir noch liegt nicht. jetzt hier Subaru war es doch, irgendwo oder? im. Subaru war es doch, oder? Das liegt jetzt hier irgendwo. Ja, Spoiler, keine falschen Themen vor. Ich gucke jetzt Ich gerade glaube, wir wollten mal. Subaru Occhia machen. Ja, ich habe hier so einen coolen. Ich muss gerade im Forum gucken, in unserer geheimen Zentrale, die jetzt keiner zu versucht. 11. März habe ich das geschrieben. Das war dann in. Nein, nächstes Mal geht es erstmal darum. Ja. Eigentlich steht jetzt hier im Planer die niemals endende Geschichte. Also, ob die Geschichte damit Colin und so überhaupt nochmal enden wird. Oder wollen wir da jetzt auch mal spontan auf Subaru Okia umsatteln? Eigentlich wollten wir doch heute Subaru Okia aufnehmen, aber da das mit diesem Cast das letzte Mal nicht so gut geklappt hat. Zweimal haben wir schon aufgenommen und da hatte ich eine gute Stimme und auch das gute Mikrofon. Und das. Das muss ich mir mit hier so einem Scheiße. Schwachsinn begnügen. Ja, tut mir leid nochmal für dieses Verschnupfte und so. Für dieses Schniefen. Ja, dafür müsst ihr. Für dieses Wörter müsst ihr euch da aber dann nochmal entschuldigen im Cast. Finde ich, nee. Schon okay. Ja, wenn wir den Cast, wenn wir den mit Subaru Okia jetzt eigentlich aufnehmen wollten, dann würde ich sagen, nehmen wir den Subaru Okia Cast nächste Woche dann und setzen dann eine Woche später darauf auf diese niemals endende Geschichte. Oder was meint oder? Ihr? Nein, nein, nein, nein! Nein, ach stimmt, dann müssen wir das. Ja, eben, dann kommt ja mein Lieblingsthema erst in 2 Monaten. Ach ja, stimmt, weil wir danach ja. Ah, das lassen wir jetzt nochmal geheim jetzt, was ihr wisst, was ich meine, nichts verraten hier. Dann setzen wir die niemals endende Geschichte einfach mal ein bisschen. Oder. Ja, dann setzen wir es einfach ganz nach hinten. Entweder jetzt die niemals endende Geschichte oder Subaru Okia. Und. Bourbon, diesen alkoholisierten da. Ja, aber um den geht's halt zurzeit. Das ist halt das einzige Spannende. Ja, dann. Ja, das ist. Ja, aber es könnte ja sein, dass dann zufälligerweise gerade noch so ein Organisationskapitel kommt und das dann da. Naja, das ist auch scheißegal. Ja, ist halt aktuell. Ich würde sagen, Okia. Schön und freut auch auf Subaru Okia. Okay, da haben wir jetzt einfach mal spontan hier im Cast alles umgestellt. Ich glaube, da hat die Hälfte von uns keine Ahnung. Ich bin nächste Woche eh nicht da. Ach so. Ja, Sarah ist schon mal nicht da und Michaela, die heute auch leider nicht dabei ist, weil sie im Osten Deutschlands unterwegs ist und dort. Ja, schöne Grüße nochmal an sie übrigens. Die wird den Cast wahrscheinlich nachhören, wenn sie denn so viel Zeit findet. Also ich glaube, sie hat auch nicht so viel Ahnung, aber. 0,02%. Schauen wir mal, was. Ja, genau. Schauen wir mal, was nächste Woche dabei rausspringt. Vielleicht kriegen wir noch so einen Stargast oder sowas Cooles da rein. Wir haben ja übrigens. Aber sie hat uns nicht geantwortet. Wir haben eine E-Mail an die deutsche Synchronsprecherin von Aihaiwara geschickt. Das ist schon ziemlich lange her. Sie hat uns nicht geantwortet. Empört! Allgemein. Also da müssen wir jetzt erstmal sagen, hier, nee, das lassen wir mal lecken. Nee. Am Ende hört sie noch, am Ende beleidigen wir jetzt hier so, dass sie dann am Ende gar nicht mehr Aihaiwara sprechen will. Das wäre jetzt noch, sie spricht eh nichts mehr, die deutschen Sendungen sind aus. Doch, die Filme, die Ach Filme. Ach so, die Filme, ja. Super. Am Ende kriegen wir unseren 13. Film, den wir heute so groß angekündigt haben, nicht? Und dann müssen wir uns des Mordes beschuldigen, Nein! dass der 13. Film nicht nach Deutschland kommt. Dann müssen wir ihn sprechen. Und der 14. dann auch nicht, wo dann die, obwohl der ganzen Trailer dann noch so waren, die wir auch nicht besprochen Doch. Haben. In unserem ersten Cast. Heute nicht, zu Film ja, heute 14. nicht, aber in unserem nicht. Cast. Vielleicht kommen ja noch neue, dann werfen wir nochmal drüber. Da werden wir im April auch nochmal genauer drauf eingehen. Denke ich, wenn wir das so zeitlich hinkriegen. Ja. Genau. Jetzt ist hier Tonstille. Jetzt ist doch der 13. Film gestorben. Ja, und bald stirbt unser Cast, wenn wir noch weiter labern und uns dann keiner mehr zuhört. Ja, ach nee, irgendwie müssen wir es mal am Ende finden. Auf jeden Fall haben wir jetzt nächste Woche dann Subaru Okia und Bourbon als Thema. Ja, ich hoffe, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Auch wieder am Sonntag. Wir werden jetzt immer wöchentlich veröffentlichen. und dann auch die aktuellen News aus der Woche da reinbringen. Auch wenn das nicht immer so viele sein werden, nur mal ein Kapitel, eine Episode, aber es kommen auch immer noch Trailer aktuell und natürlich auch Informationen zum Film 13, der jetzt ja in Deutschland erscheinen wird. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle, sagen vielen Dank fürs Hören und genau, tschüss, bis zum nächsten Mal, dann noch zum zweiten Mal hier am Ende. So, und ganz zum Schluss kommen noch die Outtakes. Viel Spaß. Wo war ich? Ja, Mann, das ist kacke, ich will nicht alles sagen. Streik. Hä? Nein, erst bringt er sie doch... Erst bringt sie ihn doch um. Ja, und erst bringt er sie doch... bringt sie ihn doch was um oder so, bis er sich dann enthüllt und so. So. Hello again. Ah, das war kacke. Huhu. So. Off-Topic? Ja. Ja. Hab ich schon angekündigt. Du, Musik, du. Ja, genau. Ja, direkt dann geht's ja weiter nachdem Ai Haibara. ja, genau. Ai Haibara. Jetzt ist Philipp AFK. Hoffentlich hat er wenigstens die Aufnahme gestartet. Philipp?